بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد أمير المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بإذن الله نكون في كابيتل 12، bei allen Ma'alumin ad-Dini bi Darura, die Dinge, die man wissen oder lernen muss. Al-Jima'a. Al-Jima'a, yani das soziale Leben. Soziale Leben eines Muslims. Und wir behandeln heute 16 Unterpunkte, inshallah. Das erste ist, Hifz al-Farj, sein Genitalbereich vor der Sinna zu schützen. Dass man auf der Straße zum Beispiel seine Blicke senkt, also im sozialen Leben, dass man aufpasst, dass man seine Aura nicht zeigt. Und diese Sachen, meine. Surah 23, Vers 5. Allah sagt, erfolgreich sind die Gläubigen und diejenigen, yani, die ihre Scham hüten. Also von den Gläubigen, diejenigen, die ihre Scham hüten. Keine Sinne machen, yani. Sura 24, Vers 30 bis 31. Sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Das ist lauterer, yani, reiner für sie. Gewiss, Allah ist kundig dessen, was sie machen. Und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen. Und so weiter und so weiter. Sahel ibn Sa'id überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, wer garantieren kann zu schützen, was zwischen seinen Lippen ist, yani seine Zunge, und zwischen seinen Beinen, yani seine Geschlechtsteile, ich garantiere ihm das Paradies. Bukhari Nummer 6474, Musnad Imam Ahmed Nummer 22316 und Tirmidhi Nummer 2408. Zweitens, Uquq al-Walidain bedeutet Gehorsam gegenüber den Eltern. Also da dieses Apostroph nennt man das, glaube ich. Da machen manche eine Drei hin. Ja, ne, das ist ein Ein in arabischer Schrift. Uquq al-Walidain, Gehorsam gegenüber den Eltern. Al-Mughira ibn Shu'ba überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat euch den Ungehorsam gegenüber euren Eltern verboten, ohne Recht etwas zu nehmen und zu nehmen, was nicht erlaubt ist, und eure Kinder zu begraben, gerne lebendig, und verhasst für euch das Tratschen und über viele Dinge fragen, die euch nicht helfen und euer Geld zu verschwenden. Bukhari Nummer 5975, Muslim Nummer 593, Musnad Imam Ahmed Nummer 1781. Der Gesandte Allah sagte, die gewaltigen Sünden sind Schirk in Allah, Allah jene Partner beigesellt und falschen Eid zu geben. El-Yemin el-Ramus. Das hat eine andere Ders behandelt. El-Yemin el-Ramus. Und Ungehorsam gegenüber den Eltern. Hadith in Muslim. Drittens. Haq al-Walidain. Haq al-Walidain. Elternrechte. Yani, dass die Kinder die Rechte der Eltern beachten. Was sind die Rechte der Eltern? Dass man ihnen gehorcht. Aber man gehorcht ihnen nicht, wenn sie einem etwas befehlen, was Allah verboten hat, zum Beispiel. Die sagen zum Beispiel, nein, du darfst nicht beten, du darfst kein Hijab tragen, du darfst das nicht und jenes nicht. Da gehorcht man Eltern nicht, aber wenn er sagt, zum Beispiel dein Vater, deine Mutter, er sagt dir, hol mir mal ein Glas Wasser, dann holst du ihn ein Glas Wasser. Sura 31, Vers 14. Und wir haben den Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. Und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar, zu mir ist der Ausgang. Und Sura 17, Vers 23 bis 24. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, pfui. Und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Und das Wort, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ. إِحْسَانَ bedeutet das Beste. Yani sozusagen in Bezug auf die Eltern. Du erfüllst ihre Bedürfnisse, bevor sie zu dir kommen und sagen, mein Sohn, ich brauche das und das. Bevor die zu dir sagen, mein Sohn, ich brauche das und das, oder meine Tochter, hast du schon erfüllt. Yani die kommen nicht mal mit diesen Bedürfnis zu dir, weil du ihre Bedürfnisse sowieso schon gedeckt hast. Und ein Mann fragt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, O Gesandter Allah, wer verdient meine beste Fürsorge? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, deine Mutter. Der Mann fragte, wer danach? Er sagte, deine Mutter. Wer danach? Deine Mutter. Wer danach? Deine Mutter. Ja, dreimal sagte deine Mutter. Und der Mann fragte nochmal, wer danach? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, dann dein Vater. Hadith in Bukhari. Der Hadith ist in Bukhari. Jetzt wische ich inshallah die Tafeln. Viertens. Haq al-Aulad, die Kinderrechte, also dass man die Rechte seiner eigenen Kinder beachtet. Sura 66, Vers 6. O ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Recht des Kindes gegenüber dem Vater ist es, eine gute Mutter für ihn zu suchen und ihm einen guten Namen zu geben. Hadith in Abu Dawud und Muslim. Umar überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Lehrt euren Kindern das Schießen, Reiten und Schwimmen. Hadith in Musnad Imam Ahmed. Fünftens. Haq al-Zawj, die Rechte des Ehemanns, also die gegenüber seiner Frau, was der Mann für Rechte gegenüber der Frau hat. Sura 4, Vers 34. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen, wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Sura 30, Vers 21. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeder von euch ist ein Hüter und verantwortlich für seine Herde. Der Herrscher ist ein Hüter über seine Leute, ein Mann ist Hüter, ein Hüter über die Bewohner seines Hauses und eine Frau ist Hüterin und verantwortlich für den Haus ihres Mannes und seine Kinder und so ist jeder von euch ein Hüter und so ist jeder von euch ein Hüter verantwortlich für seine Herde. Okay? Also Frau ist verantwortlich für den Haus ihres Mannes und seine Kinder. Und so ist jeder von euch ein Hüter verantwortlich für seine Herde. Hadith im Bukhari und Muslim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jede Frau, wenn ihr Ehemann nach ihr ruft, ja, ne, rufen in dem Sinne für den ehelichen Teil, sag ich mal, und sie weigert sich, die Engel verfluchen sie bis zum Morgen. Hadith in Sahih Muslim. Also, wie wir aus der Ayah Surah 4, Vers 34 verstehen, Ar-Rijal Qawwamuna ala Nisa, die Männer stehen in Verantwortung über die Frauen, weil die Männer von ihrem Besitz ausgeben, hat der Mann das Recht gegenüber der Frau, dass die Frau dem Mann gehorcht. Oder zum Beispiel auch, dass die Frau niemanden reinlässt in die Wohnung, außer mit der Erlaubnis des Mannes. Oder ein Recht bei Nummer 4, Haq al-Aulad, die Kinderrechte sind, dass sie Essen bekommen, Trinken bekommen, Unterkunft von dem Vater, weil Allah hat die Verantwortung über die Kinder dem Mann gegeben, in dem Sinne sozusagen, dass der Mann für das Geld sorgt, sozusagen. Okay? Wallahu alam, Nummer 6. Haq al-Zawja, die Rechte der Ehefrau gegenüber ihren Mann. Sura 4, Vers 34. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Also den Vers habe ich schon erwähnt. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen, wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie es von ihrem Besitz für sie ausgeben. Ja, die Rechte der Frau gegenüber dem Ehemann ist, dass die Männer von ihrem Besitz für die Frauen ausgeben. Ja, dass die Frauen von ihren Männern Nahrung kriegen, Kleidung, was sie brauchen, Unterkunft und so weiter. Und Sura 30, Vers 21, habe ich auch schon erwähnt, bei Nummer 5. Und es gehört zu seinem Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Okay. Nummer 7. Silat ar-Rahm, die Verwandtschaftsbande pflegen. Silat ar-Rahm, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Sura 47, Vers 22. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure Verwandtschaftsbande zerreißen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, beziehungsweise überliefert in einem Hadith Qudsi, dass Allah sagte: Ich bin Ar-Rahman. Ich erschuf die Gebärmutter, Rahm, und teilte es als Name von meinen. Also, er hat die Gebärmutter, auf Arabisch Rahm, hatte von seinen Namen. Er ist ja Ar-Rahman und die Gebärmutter ist Rahm. Wer die Beziehungen dazu aufrecht hält, ich halte Beziehungen zu ihm, und wer sie trennt, ich trenne mich von ihm. Hadith in Tirmidhi. Der Gesandte Allah sagte, er wird das Paradies nicht betreten. Derjenige, der sie abbricht. Dann meint er die Verwandtschaftsbande. Hadith in Bukhari. Jetzt wische ich die Tafel, inshallah. Achtens, An-Nafaqa ala az-Zawja, für die Ehefrau, dass der Ehemann für seine Ehefrau sorgt. Sura 4, Vers 34, habe ich schon zweimal erwähnt. Aber ich erwähne schon den wichtigen Teil, sage ich mal, oder den für diese Eier oder für diesen Punkt den wichtigen Teil. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen und so weiter und so weiter. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Abu Mas'ud al-Ansari überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ein Muslim etwas für seine Familie ausgibt, Allahs Lohn erhoffend, wird ihm dies als Sadaqa gutgeschrieben. Hadith in Bukhari und Muslim. Neuntens. An-Nafaqa ala al-Iyal, um seine Kinder sich zu kümmern oder zu sorgen, yani. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Die besten Almosen sind die, die du gibst, wenn du reich bist, und du solltest bei der Unterstützung deiner auf dich Angewiesenen anfangen. Hadith in Bukhari. Überliefert von Aisha. Das Hind bin Utbe sagte: O Gesandter Allahs, Abu Sufyan, also das ist ihr Ehemann, Abu Sufyan, ist ein Geizhals und er gibt mir und meinen Kindern nicht genug. Kann ich von seinem Vermögen nehmen, ohne sein Wissen? Der Gesandte Allah sagte: Nimm, was dir und deinen Kindern reicht, und es soll gerecht und begründet sein. Hadith in Bukhari. Und der Gesandte Allah sagte: Der beste Dinar, Dinar ist alte Währung, sowas wie heute Euro, Dinar ist eine Goldmünze. Der beste Dinar ist derjenige, den ein Mann für seine Kinder ausgibt. Hadith in Muslim. Zehntens. Ausgeben für seine Eltern. Dass man ja für seine Eltern ausgibt. Sura 17, Vers 3, 23. Sura 17, Vers 23. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt und zu den Eltern gütig sein. Dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sagt nicht zu ihnen, pfui, und fahre sie nicht an, sondern sagt zu ihnen ehrerbietige Worte. Und überliefert von Aisha, radiallahu anha, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Unter dem Besten, welches ein Mann konsumiert, ist, welches er selber verdient, also seine eigenen Anstrengungen. Und sein Sohn ist Teil von seinem Verdienst. Sein Sohn ist Teil von seinem Verdienst. Das heißt, weil sein Sohn für ihn ausgibt. Das heißt, weil sein Sohn für ihn ausgibt. Hadith in Abu Dawud Nummer 3528. Elftens. Al-Intisab ila ghayr al-ab, eine Vater. Sich selbst einem anderen Vater zuzuschreiben. Zum Beispiel, jemand, sein Vater heißt Abdullah oder so. Man sagt dann, nein, dieser Abdullah, der ist nicht mein Vater. Mein Vater ist Musa. Also, dass er sich einen anderen Mann, als dass er sich einem anderen Vater zuschreibt, das ist nicht erlaubt. Sa'ad ibn al-Waqqas überliefert, dass der Gesandte Allah s.a.w. sagte: Wer behauptet, der Sohn von jemand anderes zu sein als sein Vater, wissend, dass dieser nicht sein wirklicher Vater ist, Jannah wird ihm verboten sein. Hadith in Bukhari und Muslim. Sura 33, Vers 4 bis 5. Allah hat keinen Mann zwei Herzen in seinem Inneren gemacht. Und er hat eure Gattinnen, von denen ihr euch durch den Rückenschwur trennt, nicht wirklich zu euren Müttern gemacht. Und er hat eure angenommenen Söhne nicht wirklich zu euren Söhnen gemacht. Das sind eure Worte aus eurem eigenen Mund. Aber Allah sagt die Wahrheit und er leitet den rechten Weg. Nennt sie nach ihren Vätern, sagt Allah. Nennt sie nach ihren Vätern, das ist gerechter vor Allah. Wenn ihr ihre Väter nicht kennt, dann sind sie eure Brüder in der Religion und eure Schützlinge. Es ist für euch keine Sünde in dem, was ihr an Fehlern begeht, sondern was eure Herzen vorsätzlich anstreben. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Ihr seid also Allah zu den angenommenen Söhnen, nennt sie nach ihren Vätern. Du sagst, du nennst sie nach ihren Vätern. Zwölftens. Inkar el-Walad, Verstoßen seines Kindes. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ein Beduine kam zum Gesandten und sagte: Meine Frau gebar ein schwarzes Kind und so verstoß ich ihn. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Hast du Kamele? Er sagte: Ja. Er sallallahu alaihi wasallam antwortete: Welche Farben haben sie? Er sagte: Weiß. Der Gesandte Allahs antwortete, ist einer von ihnen dunkel? Er sagte, ja. Er sagte, von wo ist das gekommen? Der Mann sagte, o Gesandte Allahs, vielleicht kam es von den Genen seiner Vorfahren. So antwortete der Gesandte Allahs, dieses Kind, also deins, kann auch diese Gene haben. Das heißt also, verstoße nicht dein Kind. Hadith in Sahih Muslim. Und die Frage ist, was man sich hier stellen muss, warum geht er zu Rasulullah und verstoßt sein Kind? Weil seine Frau hat ein schwarzes Kind geboren, obwohl sie beide Elternpaare nicht schwarz sind. Warum ist er zu Rasulullah gegangen? Weil er gedacht hat, dass seine Frau Zina gemacht hat. Okay? Ja, das noch so als Zusatz. 13. Al-Ghira. Al-Ghira, Ehre schützen. Also hier ist gemeint, die Ehre zu schützen. Die Ehre zu schützen und zu erhalten. Al-Ghira heißt eigentlich Eifersucht auf Arabisch. Al-Muhim, und hier ist gemeint, die der Frauen, die Ehre der Frauen zu schützen. Yani. Der Gesandte Allah sagte zu seinen Gefährten, wenn eine Person zu seiner Familie eintritt und etwas findet, was ihm nicht gefällt, ma uribu. Das heißt, er geht zu seiner Familie und er sieht etwas, was ihm nicht gefällt. Das ist gemeint, er geht zu seiner Familie, das heißt zu seiner Frau, und er sieht, dass seine Frau mit einem anderen Mann Unzucht macht, also mit einem anderen Mann Zina macht. Und er bringt vier Zeugen, die bezeugen. Dann stand Sa'ad ibn Ubadah auf und sagte, ja Rasulullah, tritt ich zu meiner Familie ein? Und sehe etwas Schlechtes und warte auf vier Zeugen? Fragezeichen, Janne. Also trete ich zu meiner Familie ein und sehe etwas Schlechtes. Janne, sehe ich meine Frau Sina machen und dann warte ich auf vier Zeugen? Nein, bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit sandte. Wenn ich etwas Falsches bei meiner Familie finde, würde ich den Kopf vom Körper trennen und werde mit dem Schwert ohne Erbarmen zuschlagen. Und dann lasse ich Allah das machen mit mir, was er möchte. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, seid ihr überrascht über die Eifersucht von Sa'd? Bei Allah, ich bin eifersüchtiger als er. Und Allah ist eifersüchtiger als ich. Und wegen der Eifersucht Allahs verbot er alle ungesetzlichen, intimen Beziehungen, ob offen, ob offenkundig oder verdeckt. Hadith im Bukhari. Und Muslim. Jetzt wisch ich die Tafel inshallah. Also das heißt nicht, dass wenn die Frau eines Mannes Zina macht, dass er sie dann und den Mann, der die Zina gemacht hat, töten darf. Nein. Die vier Zeugen müssen erbracht werden. Aber zwischen Ehepartner gibt es da ein Verfahren, das heißt Li'an. Ein Li'an-Verfahren und das hat eine besondere Ahkam in der Scharia. Okay? Aber davon reden wir jetzt nicht. Über die Ahkam von Zina. Beziehungsweise über die Ahkam von der Strafe von Sinne, meine ich. Oder wie es ist, wenn die Eheleute, wenn der Ehemann die Ehefrau beschuldigt oder umgekehrt. Aber ich erwähne das kurz, inshallah. Wenn der Ehemann sieht seine Frau, dann geht der Ehemann zum Qadi, auch wenn er keine vier Zeugen hat. Bei den Ehepartnern ist spezielle Regelung. Und danach schwört er vier oder fünf Mal, dass sie Sinne gemacht hat. Und danach schwört er beim fünften Mal, dass Allahs Zorn über ihn komme. Und die Frau muss dann auch schwören, vier oder fünf Mal. Bei fünf Mal ja, ne, sagt die, möge Allahs Fluch über mich kommen, wenn ich lüge. Okay, wenn beide geschworen haben, wird die Ehe dann sofort getrennt, also sind die geschieden. Okay? Und die wird auch nicht gesteinigt oder so. Aber wenn der Mann schwört und die Frau schwört nicht, die weigert sich zu schwören, dann wird sie gesteinigt, zum Beispiel. Okay? Aber das sind Regelungen in denen islamischen Gerichte und so weiter relevant sind. Und in einem anderen Vers besprochen werden müssen. Naam, 14. Dass die Frau, also die Ehefrau verlässt das Haus ohne Erlaubnis ihres Mannes. Das ist nicht erlaubt, dass die Frau ohne Erlaubnis ihr Haus verlässt. Okay? Ibn Umar überliefert, dass eine Frau zum Gesandten kam und ihn über die Rechte eines Mannes über seine Frau fragte. Er antwortete, sie sollte das Haus ohne seine Erlaubnis nicht verlassen. In Bayhaqi Nummer 14.490. Khuruj al-Mar'a biduni idhin. Khuruj al-Mar'a biduni idhin. Die Ehefrau ohne Erlaubnis das Haus zu verlassen. Nein. Aber wiederum heißt es nicht, dass die Frau nie das Haus verlassen darf oder der Mann sie einsperren darf oder unangemessene Erschwernis. Das heißt es nicht. Okay? Der Gesandte Allah sagte zu seiner Frau Sauda, Radiallahu anha, Allah hat dir erlaubt, rauszugehen für deine Bedürfnisse. Hadith im Bukhari. Und wenn jemandes Frau seine Erlaubnis bittet, in die Moschee gehen zu dürfen, so soll er es ihr nicht verbieten. Hadith in Bukhari. Natürlich muss man auch die Umstände beachten, ob man in Darul Kufr lebt zum Beispiel, ob es draußen Fitna gibt und so weiter, oder ob das jetzt in einem islamischen Land ist, wo keine Fitna auf der Straße ist und sie nur kurz über die Ecke gehen muss, dass sie sich Lebensmittel kaufen kann und so. Solche Dinge muss man beachten, Jan. Okay? Fünfzehntens. Khuruj al-Mar'a mut'attira bedeutet die Frau, also eine parfümierte Frau, die rausgeht. Das ist nicht erlaubt, dass eine Frau Parfüm aufträgt und danach rausgeht und dass die Männer das riechen, ja, die fremden Männer. Diejenigen, die sie heiraten darf, sozusagen, mit fremd gemeint. Ja. Der Gesandte Allah sagte, wenn eine Frau an Männern vorbeigeht mit Parfüm und sie riechen das, sie ist eine Unzuchttreibende. Sie ist eine Unzuchttreibende, eine Zänia. Und jedes Auge, das nach ihr sieht, ist ein Unzuchttreibende. Musnad Imam Ahmed, Nummer 19248, Tirmidhi, Abu Dawud und An-Nasai, Nummer 5126. Okay, deswegen ist es sehr gefährlich, wenn eine Frau Parfüm aufträgt und sie geht auf offene Straße durch den Markt und die ganzen Männer riechen ihr Parfüm. Das ist sehr gefährlich für die Frau. Okay, das darf sie nicht gerne. Wenn sie sich zu Hause für ihren Ehemann parfümiert, ist das was anderes. 16. Und das ist der letzte Punkt für heute, inshallah. Amerikan und Mojun. Verbotene Plätze betreten. Das ist nicht erlaubt, verbotene Plätze zu betreten. Man darf nicht zum Beispiel in eine Disco gehen, wo Musik abgespielt wird und so weiter, um sich ein Glas Wasser zu kaufen. Der Gesandte Allah sagte, hütet euch von den Plätzen des El-Mujun, das heißt verbotene Stellen. Hadith im Muslim, Tirmidhi und Abu Dawud. Ibn Abbas sagte, das ist der Ort, wo Allah gegenüber Ungehorsam von den Menschen gemacht hat. Also Ibn Abbas erklärt El-Mujun, die Orte, beziehungsweise er erklärt Al-Mujun und er sagt, das ist der Ort, wo Allah gegenüber ungehorsam gemacht wird von den Menschen. Und Allah weiß am besten, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.